Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Samstag, der 20.06.2020. Wir sitzen im Phonodrom. Es ist etwas trüber geworden draußen. Ja. Corona ist immer noch aktiv. Ja, jetzt auch nochmal stärker. Und darum haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns mit einem probaten Mittel gegen Viren. Genau. Allerdings wirkt es antiviral, wenn man das wirklich in großen Mengen trinkt, und davon raten wir ab, weil es viel Zucker enthält auch. Genau. Also es sei verraten, das ist ja sowieso schon im Titel, es geht um Tonic Water. Und tatsächlich geht Tonic Water ja auf ein Medikament zurück. Es wird ja hergestellt aus China-Rinde, und China-Rinde wurde benutzt, war das erste Medikament gegen Malaria, was man hatte. Und es wirkte auch. Aber man musste es dann in großen Mengen trinken. Und zwar, das hat man dann später ermittelt, hat es tatsächlich eine antivirale Wirkung. Aber natürlich nicht in den geringen Mengen, wie es dann im Tonic Water ist. Deshalb wird es nicht unbedingt helfen. Also da muss man schon stärkere Konzentrationen nehmen. Es gibt ja auch auf China-Rinde basierende alkoholische Getränke, zum Beispiel der Dubonnet. Dubonnet, ja. Dubonnet wird auch gerne mit Gin zusammengetrunken, da sieht man schon, ne? Das ist zum Beispiel das Lieblingsgetränk der englischen Königin, Gin mit Dubonnet. Und Dubonnet ist tatsächlich ein Extrakt aus China-Rinde, wo also ein bisschen mehr China-Rinde drin ist, der zunächst von einem Apotheker tatsächlich hergestellt wurde als Medikament gegen Malaria. Und ja, inzwischen trinkt man das aber auch nicht mehr als Medikament, weil es immer noch nicht konzentriert genug ist. Der zweite gute Nebeneffekt ist, Medikamenten, die China-Rinder enthalten, ist, dass es gegen Verdauungsbeschwerden, Schwellen und Blähungen hilft. Das sowieso. Also ich meine, auch jetzt in geringeren Mengen ist das schon ein gutes Produkt, was ja, was alles Mögliche verbessert, eben, wie man sieht, auch die Verdauung und so. Ja. Wir haben ja schon mal über Gin und Tonic gesprochen. Genau, da stand dann der Gin im Vordergrund. Das war in Folge 8, ist hier auch verlinkt in den Shownotes. Und da ging es um Gin, aber es ging eben auch darum, dass man den Gin natürlich gerne in Tonic trinkt. Also Gin Tonic eben. Obwohl ich ja inzwischen auch den Porto Tonic schätzen gelernt habe. Also weißer Portwein mit Tonic. Ist auch wirklich super, gerade im Sommer, weil eben dieser bittere Tonic-Geschmack wunderbar passt zu der Süße. Ja. Und das ist eigentlich das Ideale. Das ist wirklich gut. Und deshalb bin ich ja heute gespannt, denn wir trinken ja nicht einfach nur Tonics, sondern Tonics, die eben auch möglicherweise noch andere Dinge enthalten. Genau. Also sozusagen den Gin schon vorwegnehmen, weil da eben auch irgendwelche Botanicals schon drin sind. Das werden wir dann nachher sehen. Und außerdem sind das zum Teil Bio-Produkte, die wir hier haben. Ja. Steht jedenfalls Organic drauf. Dreimal. Also drei der sechs Getränke sind auf jeden Fall, das hätte ich beinahe gesagt, botanisch, sind auf jeden Fall biologisch, organisch. Und das kommt auch nochmal dazu. Und über den Zuckergehalt und so müssen wir uns noch beim einzelnen Getränk unterhalten. Aber wie gesagt, Zucker ist im Spiel und Vorsicht bei zu viel Zucker. Ja. Genau, auch kein Tonic während Schwangerschaften trinken, ganz wichtig. Weil, das liegt doch an der China-Rinde. Ja, das Kind wird davon abhängig und kriegt ganz starke Entzugserscheinungen nach der Geburt. Ah. Und vor allem, es kann auch die Wehen einleiten, wenn man zu viel Chinin zu sich nimmt. Ja, und Chinin dementsprechend auch, ich habe auch gelesen, gerade in der Wikipedia, auch Tinnitus-Patienten wird abgeraten, größere Mengen von Gin-haltigen Getränken Ach, sieh mal an. Ja. Sieh mal an, vielleicht sollten wir die Seite über Chinin in der Wikipedia auch noch verlinken. Ja. Weil das doch offenbar interessanter ist, als ich dachte. Ja. Ja, also ich hatte das eben mit dem Antiviralen im Kopf, weil das wirklich, also Malaria spielt ja tatsächlich dann eine gewisse Rolle auch im 19. Jahrhundert durch die Kolonialisierung und so, und auch in der Literatur kommt das immer wieder vor. Mhm. Und das, deshalb habe ich da immer davon gehört, aber dass das doch noch so viel andere Wirkungen hat, ist sehr interessant. Also ich sehe jetzt auch gerade, der Artikel ist wirklich sehr, sehr lang. Mhm. Da wird auch nochmal hingewiesen auf diesen besonderen Effekt, dass unter UV-Licht das chininhaltige Getränk möglicherweise bläulich schimmert. Ja. Das ist, da kennt man ganz gut, genau, wo halt echte Chinin drin sind und wo nicht. Vielleicht als Hintergrund, wir haben heute 6 verschiedene Getränke hier stehen. Ich habe aber bedeutend mehr mitgenommen, dass wir quasi noch für 2 Folgen was hätten. Und ein Tonic ist auch dabei, wo kein echtes oder überhaupt gar kein Chinin drin ist, dennoch als Tonic Water deklariert wird und dementsprechend auch nicht leuchtet. Ganz interessant. Also das heißt, wir haben noch einiges. Ich glaube, heute befassen wir uns jetzt ganz stark in eine Richtung, sprich auch in eine Richtung eines Herstellers plus ein Sonderprodukt, sage ich mal, was, glaube ich, jetzt so eher interessant ist, aber jetzt nicht von der Reihenfolge aus dem, wie das der Hersteller quasi präsentiert, ein bisschen raussticht. Wir werden von dem Hersteller auch nicht gesponsert. Das ist eine deutsche Firma aus München, gegründet, glaube ich, 2009 und glaube seit 2011 oder was, füllen die ab. Man kennt die eigentlich aus der Mineralwasserproduktion. Mhm. Das heißt, die haben angefangen mit einem Produkt, einfach Mineralwasser. Und 2013 kam das Thema Filler mit ins Programm. Es geht um die Firma Aqua Monaco. Aha. Und Monaco. Monaco, genau. Monaco, weil das München ist. Monaco. Genau, Monaco. Und man erkennt auf dem Logo einen weißen Schwan. Warum der weiße Schwan? Hast du eine Idee? Keine Ahnung. Weißer Schwan. Ja, wegen Wasser irgendwie, weil der dann auf dem Wasser schwimmt. Genau, richtig. Also die Symbolgeschichte als Wasser- und Luftsymbol, Tradition mit Reinheit und Jungfräulichkeit assoziiert wird. Mhm. Genau. Genau, und das war halt, das ist die Geschichte rund um König Ludwig II. Ja? Aha. Der mit dem Schwan und der Grotte nach Schwanschein und so, bla bla bla, die ganze Geschichte. Das ist halt so ein bisschen dran angelehnt. Ja, auch in der Nähe von München, ja, genau. Genau, und dementsprechend haben die beiden, das sind auch relativ jung gebliebene Jungs, ich weiß gar nicht, was für ein Baujahr die überhaupt sind. Es sind 3 sogar. Florian, Robert und Timo. Genau. Mhm. Die das Ganze machen. Ich würde sagen, die sind so 80er Baujahr, irgendwas plus minus. Und haben halt, wie gesagt, als erstes Produkt mit Wasser einfach sind auf den Markt gegangen und dann anschließend mit Tonic, also mit Mixern. Dazu gehört Tonic und auch noch andere Produkte. Und wir haben uns heute das komplette Sortiment an Tonic, an reinem Tonic uns geholt. Das Sortiment, was die haben, ist noch bedeutend größer. Aber wir haben, ich gucke gerade, nee, eins fehlt. Nee, habe ich alle? Ich habe doch alle. Ich gucke gerade nochmal, ich korrigiere mich sonst nochmal. Nee, wir haben alle Tonic Water Sorten von denen quasi heute. Ja, hier ist ein Komplettbild, das ist doch mal schön. Ganz genau. Also finde ich auch gerade gut, dass man dann mal wirklich einen kompletten Eindruck von einer solchen Firma hat. Lass uns nicht mal so lange warten, weil denn unser Eis schmilzt. Ja. Und das ist dann doch nicht schön. Ich mache die erste auf. Du probierst, ich sag was zur Flasche. Ja, genau. Also die Flaschen sind 0,23 Liter erstmal. Das Nosing-Glas kann hier weg. Und dass wir heute nicht allzu viel davon trinken, ist auch ganz gut so, weil die Flaschen nicht so groß sind. Das erste, was wir von denen haben, ist das Extra Dry, also quasi am wenigsten Zucker Kann man gleich vergleichen. Ja, schimmert etwas bläulich, doch, das ist schon. Kohlenhydrate hat es 4,9 Gramm, also auch 4,9 Gramm Zucker. Zutaten, es sind natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, natürliches Aroma, Kardamomextrakt und als natürliches Aroma ist Chinin halt drin. Oh ja, sehr dry. Oh, das ist richtig bitter. Ja, das ist halt das extra dry, die Flasche. Und sehr chininhaltig, aber es ist gar nicht so süß. Wie viel Zucker ist denn da drin? 4,9 Gramm. Uh-huh. Die Flaschen sind vom Design her alle relativ gleich gehalten. Das heißt, es gibt die Inhalte bzw. das Logo ist immer gleich, aber dann ändert sich quasi die Farbe des Etiketts und daran kann man die verschiedenen Typen auch erkennen. Die Flaschen sind braun. Genau, die Flaschen sind sehr braun, 0,23 Liter, also ganz, ganz kleine Barflaschen sozusagen. Mhm. Aber mir ist das schon sehr, sehr trocken. Oh ja, das ist aber extrem sehr trocken. Sehr chinin betont. Mhm. Und der Zucker, du würdest glauben, es ist gar kein Zucker drin. Weil's, ja doch, weil es so trocken rüberkommt. Ja, es kommt sehr trocken rüber, aber also ein bisschen Zucker merkt man doch, aber es ist wirklich, wirklich, also das stimmt schon. Es ist da schon an der Grenze. Sehr schöne Kohlensäure, sehr feinperlig, gell? Aber bei allem Lob auf das Chinin, ich glaube nicht, dass das mal getrinkt wird. Ja, das ist also pur. Hier in dem Extra Dry ist es doch wirklich schon. Das ist, man kriegt auch so einen leichtigen, so einen pelzigen Abrieb auf der Zunge. Das ist so und richtig. Ist sehr, sehr nachhaltig. Mhm. Der bittere Geschmack bleibt bestehen. Mhm. Sehr lange. Also ich lese hier gerade die Nebenwirkungen, was das Chinin noch alles Schlimmes macht. Das ist natürlich jetzt unangenehm, wenn man das liest. Nee, das nicht. Ah gut, dann ist safe. Dann sind wir safe. Blutbildveränderung bis hin zu Todesfällen. Mhm. Es ist zwar, man kann damit zwar Wadenkrämpfe behandeln, aber ja, das ist eigentlich ist in Deutschland nur noch zur Malaria-Tropika-Behandlung zugelassen und es ist unbedingt, es ist nicht mehr frei verkäuflich. Das ist also verschreibungspflichtig. Boah. Wegen der Nebenwirkung. Mhm. Das ist krampflösend, ja, ist eigentlich gut. Ja, sehr interessant. Ja. Wollen wir weitermachen? Im zweiten? Ja, lass uns weitermachen. Das zweite ist das Organic Tonic Water. An Inhaltsstoffen ist es quasi das gleiche. Mhm. Hat 8,7 Gramm Zucker, also jetzt fast das Doppelte. Mhm. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Auch sehr feinperlig. Probieren wir jetzt auch mal gleich was zur Flasche. Und was ist da jetzt das der Hauptgeschmack? Außer Chinin? Das ist einfach quasi nur Chinin. Einfach nur Chinin. Ja, genau. Also gerade wie eben. Aber gerade eben es ist halt, hat halt eine andere Farbe. Es ist so ein bisschen golden. Ja, goldener, genau. Und schimmert das, wirklich golden. Und das ist und es riecht auch fruchtig. Mhm. Da ist noch was anderes drin. Es riecht fruchtig. Ich guck gerade mal. Bla bla. Was ist da drin? Zucker, Zitronensaftkonzentrat. Naja, Zitronen. Aber hier war im anderen auch. Oh, Kohlensäure. Kaum. Genau. Aus wilder Rinder aus Ecuador, okay. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ist auch trocken, ja. Aber etwas weniger, ist ja mehr Zucker dran. Und es hat auch ein bisschen, ist ein bisschen zitroniger. Ja. Das ist schon, also das kann ich mir auch gut als Mixgetränk vorstellen, aber fast nur trinkbar. Ja. Und auch hier wieder. Süße und Säure, sehr, sehr harmonisch. Harmonisch. Mhm. Mhm. Ja, hat wirklich. Was für einen Gin würdest du dazu trinken? Einen trockenen würde ich dazu trinken. Mhm. Vielleicht sogar den Xellent, den Edelweiß-Gin, den du mir mal empfohlen hast. Ja. Der aber jetzt nicht wirklich mein Lieblings-Gin ist. Okay. Also ich mag ja diese mediterranen Fruchtbetonen, aber ich würde jetzt hier so einen Fruchtbetonen vielleicht nicht dazu nehmen, sondern tatsächlich mehr so ein Beefeater. Naja, Beefeater nicht. Nee, aber mir wird jetzt also spontan ganz, dazu ein Beefeater. Ganz schrecklich. Also ich mag ihn persönlich nicht, aber ich glaube, der passt ganz gut dazu. Hm. Also ich habe ja jetzt diesen portugiesischen Gin, Black Pig, ausprobiert. der ja so ein bisschen nussig ist, ja, weil der mit Eicheln, Johannisbrot und Kork aromatisiert ist. Und das gibt einen sehr nussigen Geschmack. Wobei der Geruch so ein bisschen ein Obstlergeruch ist, aber der Geschmack ist nicht fruchtig. Mhm. Und weil der nicht fruchtig ist, wäre das jetzt hier ein sehr guter, ein sehr gutes Tonic dazu, weil das eben diese Zitronennote hat. Und dennoch sehr trocken ist. Denn gerade so einen herzhaften Gin möchte man jetzt auch nicht erschlagen mit zu viel Zucker. Ja, das stimmt, ja. Also von daher würde der gut passen. Ja, dann machen wir noch weiter. Das war jetzt das gelbe Etikett, genau. Deshalb dachte man auch an Zitronen und das ist auch irgendwie so ein Muster. Irgendwie habe ich das mit Zitronen. Mhm. Aber jetzt haben wir ein weißes. Ne? Ein weißes, genau. Und quasi ist der auch chininfrei. Und zwar ist es... Chininfreier Tonic, wie geht das denn? Guck mal. Und Organic Herbal Tonic. Ah, das ist jetzt auch Organic, die bisher. Genau, das ist genau. Nicht. Doch, den wir gerade hatten, ist auch Organic. Genau, der erste war kein Organic. Der erste nicht, der ist Organic. Genau, und der ist hier quasi versetzt mit Zucker, Bio-Kräuterextrakt, Fieberklee und Enzianwurzel, Rosmarin, Lavendelblüte, Zitronenmelisse. Oh, das klingt ja alles sehr interessant. Das sind ja alles auch Gewürze, die ich sehr mag. Ja. Lavendel finde ich ist ganz klasse. Also das ist auch ein sehr unterschätzter Geschmack. 8,7 Gramm Zucker. Also wieder mehr Zucker. Ja, die Flasche ist, also auch wieder, Etikett ist weiß mit grüner Schrift diesmal drauf. Mhm. Darf man das denn überhaupt Tonic ohne Chinin herzustellen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, sie haben Tonic draufgeschrieben. Mhm. Dann. Der Sprudel ist schon mal ganz interessant hier drin. Der bietet so eine leichte Schaumkrone, wenn ich ihn aufmache. Der schäumt sehr stark. Sehr, sehr stark. Und ist auch wieder so ein bisschen... grünlich, gell? So ein bisschen leicht. Gelb, nee, das ist gelb. Also grünlich würde ich nicht sagen. So ein bisschen. Also er ist nicht ganz so golden wie das gerade. Naja, vielleicht hast du recht, vielleicht gelb-grünlich. Doch, jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Ja, das ist so. Also sehr geruchsintensiv. Ja. Man merkt diese also Lavendel und so. Riecht man? Oh ja. Ein sehr schöner Geschmack. Oh ja. Der Rosmarin kommt sehr schön Rosmarin, durch. Jetzt im Geschmack kommt Rosmarin sehr gut durch. Und so eine ganz, ganz leichte Bitternote. Ja. Ich weiß nicht, wie Fieberklee schmeckt, aber ich glaube, oder ist es Enzian, was da noch so durchkommt? Ja, könnte Enzian sein. Also Fieberklee sagt mir auch nichts. Mhm. Aber es könnte Enzian sein. Also wirklich, also ganz wenig Bitterkeit. Ja. Und aber nur so ein, also ein Hauch ist da. Also von daher fühlt man sich vielleicht vom Geschmack nicht hinter das nicht gefühlt, wenn das jetzt plötzlich Tonic heißt. Mhm. Also ich kann nichts Negatives sagen. Es ist leicht süßer natürlich, aber trotzdem noch ausgewogen. Ich habe das Internet konsultiert und die sagen, um diesen bittere Note von Chinin zu bekommen, nutzt man den Fieberklee und den Enzian. Die sind wohl dann eher die bitteren Noten in diesem Tonic. Und natürlich mit dem Rosmarin, Lavendelblüten und der Zitronenmelisse gibt es so einen leichten alpinen Hauch, finde ich. So ein bisschen Almdudler im Lecker. Ja, so ein bisschen Almdudler lecker, genau. So ein bisschen in der Richtung. Ja, erinnert an Almdudler. Wahrscheinlich, weil da auch irgendwie Enzian drin ist. Aber dieser leichte Lavendelgeschmack ist auch durchzuspüren. Also wenn man dran riecht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist also bisher mein absoluter Spitzenreiter. Sehr überraschend, gell? Ja, und es ist wirklich auch ungeheuer ausgewogen als Getränk. Mhm. Und auch da kann ich mir sehr guten Gin, da würde ich jetzt einen milden Gin dazu nehmen. Ja. Für mich wäre das so ein Gin Soul, hätte ich jetzt gedacht, aus Hamburg. Ja, der ist aber auch fruchtbetont. Ja. Weißt du, was da gut passen würde? Mhm. Der Gin Mare. Der Gin Mare ist ja nicht so sehr fruchtbetont, weil der ja mehr, wird ja mit Oliven gemacht. Und auch mit Rosmarin, also es passt auch so vom Inhalt ein bisschen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das der ideale Gin für Gin, der ideale, das ideale Tonic Water für Gin Mare ist. Mhm. Also ist schon, glaube ich, doch, glaube schon. Auch nachhaltiger Geschmack, also der Geschmack bleibt. Mhm. Also Enzian und auch Lavendel hat man anschließend noch auf der Zunge. Und dann ist auch die Bitterkeit, die kommt halt zum Schluss, ja. Die ist auch nachhaltig. Finde ich auch, finde ich sehr, sehr gut. Aber die ist halt nicht so stark ausgeprägt wie bei den anderen Getränken, mhm. Also von daher sehr harmonisch. Also wirklich jetzt meine Empfehlung, also nochmal in laut und deutlich, Green Monaco. Green genau. Monaco, Chinin Free. Mhm. Der nächste ist auch Chinin Free, den wir haben, den Organic Herbal Tonic. Mhm. Und auch ein so ein grün gestreiftes Etikett, grün-weiß gestreift, schwarze Schrift drauf, auch ohne Chinin. Was ist da jetzt drin? Das, also erstmal gucken wir, wie viel Zucker drin ist. 6,7, also etwas weniger wie vorher. Ja. Hier ist drin Wasser, Zucker, Kräuterextrakt, Bitterkleekraut, Enzianwurzel, Rosmarinkraut, Lavendelblüte, Zitronenmelissekraut und Zitronensaftkonzentrat. Also relativ gleich, Achtung, weil kommt noch Kohlensäure und dann Wacholderbeere-Destillat mhm. und Zitronenölextrakt. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Klingt also auch. Dürfte dann etwas zitroniger sein mhm. und durch die Wacholderbeeren schmeckt es vielleicht schon nach Gin ohne Alkohol. Genau, bin ich mal gespannt. Sag mal her, was dein Glas, was wir hier haben. Ja. Zudem auch wieder diese Färbung, die ja. wir gerade schon hatten, sehr schaumig. Ja, zudem habe ich schon mal ein Cocktailrezept bekommen, weil den habe ich nämlich bekommen. Ach, doch, ja, weil ich Lavendel. Zeig dir gleich, was ich bekommen habe. Mhm. Tja, vom Geschmack her. Vom Geschmack her, im Mund fühlt es sich etwas öliger an, merkst ja. du das? Ja. So die Textur ist etwas leicht etwas bitterer. Mhm. Also man merkt, ein bisschen weniger Zucker ist drin. Mhm. Aber es kann auch täuschen, dass die Zitrone einfach präsenter ist. Ja, die Zitrone ist präsenter, auf jeden Fall. Oder sagen wir mal irgendwie Zitrusgeschmack. Mhm. Ich finde, der Rosmarin kommt durch. Mhm. Und? Ja, ist auch näher an dem Tonic-Erlebnis mhm. dran. Als der, den wir gerade hatten. Ich glaube, also Lavendel schmecke ich gar nicht. Ja, am Anfang riecht man es ein bisschen. Ja, man, aber man es ist nicht so ausgeprägt wie bei dem, den wir gerade hatten. Und die Wacholderbeere, würde ich sagen, ist auch da. Ja. Ja. Am Anfang, aber dann geht es ja auch relativ schnell wieder weg, weil dann kommt dieses zitronige, ölige Aroma mhm. relativ schnell durch. Mhm. Ja. Und das stimmt auch. Es hat was von Gin ohne Alkohol. Ich habe den geschenkt bekommen in einer Kombination, da war folgendes im Paket drin. Mhm. Ein Pfälzer Seco, mhm. eine Eiswürfelschale, mhm. ein Apfel und ein Rosmarinzweig. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist daraus, du nimmst quasi den Perlwein, mhm. füllst den mit dem Tonic auf, machst einen Eiswürfel dazu, Rosmarinzweig rein und machst in das Getränk eine Apfelscheibe rein. Mhm. Und schon hast du einen schönen, erfrischenden Sommer-Starter, den du auf der Terrasse um 16 Uhr beim frühen Feierabend direkt genießen mhm. kannst. Also ich finde, das wäre jetzt der ideale Tonic für Porto Tonic. Ja? Ja. Weil der eben etwas bitterer ist, also der gerade, den wir gerade hatten, mhm. den Green, mhm. Dieser ist der Herbal, der andere ist der Green, Monaco, der würde eben dadurch, dass er nicht so bitter ist, mhm. nicht gut passen, also nicht gut den Gegenpart übernehmen zu dem süßen Portwein. Mhm. Und der auch selber weniger süß ist, würde das ideal machen. Ja. Also ich glaube, das ist der ideale Partner für Porto Tonic. Okay. Auch wenn er kein Chinin enthält. Aber er ist bitter und auch nachhaltig bitter. Mhm. Bitterer sogar als der Green, den wir gerade hatten. Ja. Und ja, also wirklich schön auch. Also das ist das passt gut zum Porto Tonic. Mhm. Da ich ein großer Porto Tonic Fan bin, gehört der jetzt eigentlich auch schon zu meinen Lieblingstonics, obwohl ich den Green mit dem weißen Etikett geschmacklich für sich alleine etwas besser fand. Mhm. Ja, weil weniger bitter, harmonischer, vielleicht auch, weil es etwas mehr Zucker enthält. Und dieser hier ist ein bisschen schroffer, finde ich, aber das ist der gute Gegenpart zum Portwein, zum weißen Portwein. Mhm. Also ich kann das nochmal empfehlen, weißer Portwein. Und dazu eben ein Tonic. Und gerade dieses ist gut. Ne? Mischungsverhältnis ist so, denke, ein Teil Portwein, zwei Teile oder sogar drei Teile Tonic Water. Mhm. Ne? So, wollen wir weiter testen. Jetzt gehen wir in den Bereich Organic Lemon Tonic. Da ist das Etikett grün-gelblich und zwar mit 8,3 Gramm Zucker. Und hier ist drin Wasser, Zucker, Zitronensaft, Konzentrat, Kohlensäure, Chinarinde-Extrakt, Limettenöl-Extrakt und Zitronenöl-Extrakt. Also wirklich eher in die... Das kommt mehr natürlich jetzt in die zitronige Sache, genau. Was auch natürlich wieder in gewisser Weise zum Porto-Tonic passt. Ich mache dazu ja immer noch einen Spritzer tatsächlich Limettensaft, weil Limetten sich zu Hause aufzubewahren für das eine Mal, dass man das trinkt. Aber Limettensaft habe ich halt immer da. Und so ein Spritzer Limettensaft ist beim Porto-Tonic ganz gut. Ich tue den auch in den Dubonnet. Ich habe ja auch immer Dubonnet zu Hause, weil ich denke, wenn die Queen das trinkt. Die ist auch ordentlich alt. Kann mir das auch leisten. Genau. Und der Dubonnet ist schwer zu bekommen in Deutschland. Den gibt es nicht einfach im Supermarkt. Da muss man schon zum Spezialhändler. Ja, zum Getränkefachhändler gibt es aber. Ja, naja, aber ich kaufe den immer bei meinem Hauslieferanten Banneke, feinkostflüssig. Da gibt es den für kleines Geld und ich habe immer eine Flasche da. Ich mag den Dubonnet lieber als so manchen Wermut. Mhm. Dieses mit der China-Rinde ist schon nicht schlecht. Und, ja. Ich sehe hier gerade in dem Glas ist eine leichte Trübung drin. Mhm. Und ist auch etwas dunkler als genau. Also eher schon fast golden und nicht ins Grüne man geht. Man sieht, obwohl das Etikett muss wohl hier natürliche Zitrone drin sein, weil auch die Flasche, da fliegen so ein bisschen paar Ablagerungsteilchen durch die Es Gegend. Riecht sehr zitronig. Also, mal gespannt. Und dann nach Limette. Also es riecht sehr zitronig. Oh ja. Auch vom Geschmack her. Oh ja. Oh ja. Ja. Ist schön zitronig. Das ist so ein bisschen ein süßeres Zitronenwasser. Mhm. Kaum bitter, also kein Chininbitter, eher ein Zitronenbitter. Ja. Auch nach dem langen Zitronenbitter, der sich wirklich lange vorhält, kommt kein Chinin irgendwie nochmal als Geschmack rein. Ja, diese Bitterkeit setzt halt sehr früh ein und ist vielleicht nicht so nachhaltig. Mhm. Obwohl jetzt doch, also jetzt merke ich es doch noch. Ja. Aber es ist diskret, also es ist diskret chininhaltig, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, durch dieses Zitrone-Limette-Mix kriegt es einen anderen Charakter und entfaltet sich auch anders im Mund. Ja. Aber ich finde es sehr interessant, sehr lecker. Ah doch, jetzt kommt zum Schluss, merkt man diese Chinin-Note, zum Schluss. Mhm. Ja, doch, ist da. Mhm. Ist da. Aber erst, ja, sehr, sehr spät. Ist aber nicht schlecht. Nee, überhaupt nicht. Also ich finde es wirklich gut. Auch das ist wieder so einer, den ich fast pur bevorzugen würde. Mhm. Oder halt tatsächlich mit einem Gin. Aber dieser ist ja schon an sich sehr zitronig. Das, ja. Dann würde ich kein halt auch keinen mediterranen Gin nehmen, also einen Zitrusbasierten. Mhm. Ja, vielleicht mal so einen deutschen Gin. Mhm. Ja, der dann ja auch wieder Lavendel und so enthält. Zum Beispiel der aus der Nordpfälzer Whisky-Distillerie, ja. Palatinus, genau, ja. Oder aus der anderen, der heißt ja Palatinatus. Genau, ja. Ja, also das sind gute Mix-Ideen, denke ich. Oder was zu nehmen, was absolut noch mehr erdig ist. so ein Monkey. Weißt du? Ja. Du hast halt natürlich sehr, sehr viel mediterranen Flair in diesem Tonic drin. Ja. Und als Gegenpart irgendwas, was mehr nach Nadel schmeckt, weißt du, sowas Nadeliges. Glaube ich, das wäre gar nicht so verkehrt. Was auch ganz gut dazu passen könnte, wäre einer, wo extremst vielleicht nochmal infused ist. Ein Tanqueray. Ein Tanqueray. Ich trinke nicht so viel infused Gins, aber ein Tanqueray infused. Und zwar, welcher ist denn das, den man da nutzen kann? Da gibt es auch diesen einen, da gibt es auch diese ganzen etwas, sag ich mal, infused, die so mehr in die mediterrane Richtung gehen. Da gibt es auch diesen anderen, der so ein bisschen herber infused ist. Ich gucke gerade, wie er heißt. Der Rangpur, genau, so hieß der doch, oder? Ich guck gerade mal. Ist das der Rangpur? Genau, ich guck gerade mal, ob das der ist. Genau, das ist der, was diesen ganz, ganz starken Wacholder-Geschmack hat. Genau, der Rangpur, genau. Ja, den will ich, glaube ich, dazu nehmen. Ja. Der will mir, glaube ich, ganz gut dazu passen. Ich finde ihn auch ganz gut. Also ich bin ja nicht so ein großer Tanqueray-Fan, aber so diese ganzen Sachen, die sie so ein bisschen als Special Edition haben, die ja Rangpur und was wir ganz gerne trinken, also ich und meine Freundin, ist auch der mit der getrockneten Orange drin. Wie heißt denn der? Sevilla. Der Sevilla Orange drin. Der ist sehr, sehr gut. Den, als wir das letzte Mal auf Mallorca gewesen sind, kam der gerade dort quasi auf den Markt. Und mittlerweile ist er jetzt auch in Deutschland zu haben. Ich glaube, seit letztem Jahr oder so. Und genau, der wird, glaube ich, auch, also der vielleicht jetzt nicht dazu passen, weil da haben wir halt die Orange und die Zitrone hier. Ich glaube, den Rangpur Tanqueray, den würde ich dann mal probieren. Als der wozu auch gut passen würde, aber da bist du ja mit irischem sowieso schon nah dran. Mit Whisky kann man gut trinken. Stimmt. Oh, Leprechaun heißt ja der Cocktail, Whisky und Gin. Whisky und Tonic. Tonic, genau. Leprechaun. Und ja, das wäre, glaube ich, eine gute Mischung. Ja. Also habe ich noch nie getrunken, muss ich sagen, aber ich könnte mir das hier gut vorstellen. Hier, es müsste dann auch kein irischer Whisky sein, obwohl Leprechaun natürlich, Leprechaun ist ja so ein irisches Fabelwesen, so eine Art Kobold. Nachdem ist ja diese Mischung benannt. Aber Bourbon. Ich würde fast sagen, man könnte einen Bourbon nehmen, zum Beispiel Marcus Mark. Hätte ich auch jetzt gedacht, so wird Marcus Mark, weil der ja so ein bisschen auch in die Fruchtrichtung geht. Genau, genau. Also das könnte gut schmecken. Ich könnte mir aber gerade bei dem, der ja schon das Fruchtige so stark betont, könnte ich mir also sogar gut vorstellen, so einen leicht dorfigen Scotch. Aber nicht so eine Torfbombe, sondern eher. Nee, nicht eine Torfbombe, das ist natürlich nicht, aber so leicht. So, ja, weiß nicht. Was gibt's denn da? Was machst du denn mal so ein? Ich glaube. Was gibt's denn da? Ich habe doch diesen Kilchoman oder wie der heißt. Kilchoman, genau. Da gibt es einen, ich glaube, 12 Jahre alte, ist so ein bisschen leicht. Glenlivet vielleicht noch, Glenfarclas, glaube ich, denke ich, kann mir das vorstellen. Also müsste man mal ausprobieren. Also natürlich nicht übertrieben torfig, soll ja jetzt auch nicht, ich meine, so ein Scotch nimmt man ja nicht unbedingt zum Cocktails machen. Ja, ja. Das kommt auch nochmal dazu. Aber so ein dick torfig, das wäre eine gute Ergänzung, gerade zu diesem sehr fruchtbetont. Also wäre mal so eine Idee für unsere Cocktail-Experten. Bin ja jetzt nicht so der Cocktail-Experte. Das habe ich jetzt nur so aus Assoziation. Ja. Wo wir oft auch richtig liegen. Ja, und, ja. Muss ja auch sehen, was trinken wir 2020. Genau. Tonic sowieso, wegen des Chinins. Genau. Aber ja, wie mixen wir das? Genau. Jetzt kommen wir zu Besonderen von einer anderen Firma. Genau. Wir hatten ja bisher alle die aus der Aqua-Serie, Aqua Monaco. Jetzt kommen wir zurück nach Berlin. Das andere München quasi. Mhm. Und shit. Explosion. Ich hatte auch gar nicht geschüttelt. Ja, seltsam. Aber, genau, was ist gerade passiert? Ich habe gerade ganz vorsichtig probiert, die Flasche zu öffnen. Ich muss mal ganz kurz mein Laptop hier mal retten. Dann hat Peter hier. Und dann sprudelte es nur so raus. Da sprudelt es wirklich extrem raus, obwohl ich ja die Flaschen alle stehend transportiert habe. Zum Zweiten hatte ich auch die hier die ganze Zeit auch nicht rumgerückt und nix. Und ich brauche nochmal ein bisschen Tücher. Und ich die auch ganz, ganz vorsichtig hier öffne mit dem Kapselheber. Und dennoch ist es passiert, dass es quasi ausgelaufen ist oder weitestgehend ausgelaufen ist. Das und aus der, ist noch genug da. Ne? Ja, aus der 250 Milliliter Flasche ist jetzt ein bisschen was rausgetreten. Aber okay. Das räume ich später weg. Wir probieren es mal. Also Philosophie, nee, Philo, wie heißt das? Philosoph Kaffee? Philosoph, steht so drauf, oder? Philosophie. Philosoph Coffee, genau. Philosoph Coffee heißt es. Das ist ein Cold Brew Kaffee mit Tonic. Riecht also schon mal, das was ausgelaufen ist, sehr kaffeelastig. Philosophie. Genau. Philosophie. Ja, also Philosophie. Also Philosophie. Ja, genau. Plus nee, ist Coffee genau halt so drin. Ausgesprochen. Es wird nur hinten mit F-F-E-E geschrieben. Genau. Also Philosophie. Es riecht wirklich unheimlich nach Kaffee jetzt. Genau, und es ist halt ein Cold Brew infused in Tonic. Aus den vorgehenden Folgen kennt ihr bestimmt auch eins meiner Lieblingsgetränke. Ist ja quasi ein Tonic mit einem Eiswürfel drin. Und dann quasi ein Espresso-Shot obendrauf. Und dann das Ganze im Sommer mit einer Limettenschale. Sieht auch aus wie Kaffee. Genau. So leicht bräunlich, durchsichtig wie ein zu leichter Kaffee. Genau, es sieht auch aus wie so ein Lungo, oder? Es riecht nach Kaffee, unglaublich. So, dann gucken wir, ob mein Laptop hier noch einsatzfähig ist und meine Notizen hier noch rausholen kann. Aber sehr süß. Ansonsten genau, schmeckt es nach gucken. Kaffee, nicht nach Tonic. Also, es ist drin. Wasser, Single Origin Kaffee, Kohlensäure, Agavendicksaft, Zitronensaft, aus Zitronensaft Konzentrat, Chininextrakt, Kräuterextrakt, Zitrusextrakt. Es ist drin, wie viel Zucker? 5 Gramm. 5 Gramm Zucker. Ah, also einen Zuckerwürfel. Unglaublich. Also es schmeckt süßer. Durch den Agavendicksaft, glaube ich. Ah, Agavendicksaft. Okay, das ist ja auch Zucker. Aber schmeckt gut. Das schmeckt gut, finde ich auch. Also ich bin ja sowieso in letzter Zeit also ein bisschen zum Cold Brew Fan geworden. Ja. Denn der Bamberger Kaffeeladen, bei dem ich immer Kaffee der mit M anfängt. Mit M anfängt. Der hat seinen Standort verlagert in Richtung meiner Wohnung. Und man kann jetzt, na gut, jetzt ist gerade Corona, aber bis Corona konnte man drinnen jetzt auch sitzen mit der Neueröffnung. Allerdings sind sie immer noch ein Laden. Das heißt, es gibt ganz wenig Stühle, damit sie eben auch keine sanitären Anlagen und so einbauen müssen. Aber wenn man seine eigenen sanitären Anlagen um die Ecke hat, ja. Dann Kaffee riecht bei mir immer ziemlich die Verdauung an. Also ohne sanitäre Anlagen wäre es schwierig. Aber ich habe ja meine eigenen sozusagen in nächster Nähe. Und dann ist es so nach dem Mittagessen oder wenn ich mal früher Feierabend habe, was leider zu selten der Fall ist, dann komme ich da vorbei und dann kann man sich da noch schnell hinsetzen. Und die haben meinen Cold Brew, also Hausmarke, aber der wird tatsächlich in so einer kleinen Flasche. Genau, machen jetzt mittlerweile viele, ja. Die dann auch gut gekühlt ist, kann die auch mit einem Eiswürfel noch haben, aber das muss man gar nicht. Und das schmeckt sehr gut. Vor allen Dingen deutend bekömmlicher. Auch, ja, und vor allen Dingen, was beim Kaffee mich ja immer abschreckt, ist, dass er oft sehr, sehr bitter ist. Ja. Und dieser ist überhaupt nicht bitter. Mhm. Er ist völlig bitterfrei. Und das ist eigentlich für mich das ideale mhm. Kaffeegetränk. Jetzt überleg mal, was man Gin mal dazu trinken könnte. Hierzu? Mhm. Hier würde ich wieder ins Zitronige gehen. Ja. Also zitrusbasiert. Ja. Also Gin Sul. Ja, zum Beispiel ja. eine. Ja. Oder meine. Wir können auch auf den Billigsektor ausweichen. Larius 12. Ja, ja, stimmt. Larius 12 ist ja ein sehr preiswerter Gin. Aber, also auch mit einer starken Zitronennote, aber der würde hierzu super passen. Ja, Preis-Leistung finde ich bei den Gin spitzenmäßig. Ja. Mhm. Also Larius 12, das ist nicht wegen der Jahre, sondern das sind die Botanicals, die drin, drin sind. Es gibt, glaube ich, noch eine einfachere Sorte Larius ohne das 12. Aber das ist halt der, den man halt überall findet, den gibt es bei Aldi für kleines Geld. Ach, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht. Den gibt es beim Discounter für kleines Geld. Ja. Und der würde hier wirklich gut passen. Also das ist wirklich... Was ich sehr interessant finde hier, ist auch zum Schluss, der Kaffeegeschmack ist nicht so dominant im Abgang. Nee. Ich dachte, dass am Anfang, das fühlt sich so ein bisschen mehr durch dieses Chinin und der Kaffee, dass es so ein bisschen mehr kratziger ist im Abgang. Nee, das Bittere kommt halt überwiegend durch das Chinin, aber das ist trotzdem gut eingebunden. Ja, sehr gut. Wirklich sehr gut eingebunden. Also man kann den sehr, sehr gut trinken. Komm, lass uns den Rest hier also aufteilen. Ich finde, der macht wirklich Lust auf mehr. Der macht Lust auf mehr. Ja, das ist wirklich eine Entdeckung. Das ist echt gut. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte erst, als du kamst mit Cold Brew, habe ich gedacht, auch gut, naja. Der passt zu nichts dazu. Mhm. Den haben wir jetzt einfach, weil die Flasche auch braun ist, genau. zu den Aquamonaco-Sachen. Und wobei mir jetzt auffällt, dass nur drei Flaschen Aquamonaco heißen. Den ich mal als grün bezeichnet habe, heißt Green Monaco. Und der erste hieß Golden Monaco. Mhm. Also muss man nochmal differenzieren. Aber dieser Philosophie, der ist wirklich... Also ganz eigenwillig, aber lecker. Wirklich lecker. Ich finde auch schön, dass er nicht so viel Zucker hat. Ja. Eine tolle Kohlensäure. Die ist extrem feinperlig. Sehr feinperlige Kohlensäure. Sehr. Es gibt fast so ein bisschen den Crema-Effekt. Genau. Drauf. Und ich finde, es schmeckt so ein bisschen dadurch so ein bisschen leicht malzig. Mhm. Ja. Ja. Ja, so ein bisschen leichtes Malzaroma. Ja. Was uns darauf bringt, dass wir auch mal über Malzbier sprechen. Genau. Und Ja, der hat einen leicht malzigen Geschmack. Aber das passt wunderbar zum Kaffee. Mhm, ich finde es auch. Also das ist wirklich ein super Getränk. Also da kann man die Erfinder nur loben. Das kommt wieder aus Berlin. Ja, aus Berlin. Am Krögel. Wo ist das denn? Das klingt so ein bisschen wie, weiß, im Zentrum. Ja. Also ist interessant. Also wirklich ein ganz interessantes Getränk und auch hier alles aus biologischem Anbau, was will man mehr? Also sie haben drei Produkte. Einmal das Cold Brew Pur. Mhm. Dann haben sie das Tonic, was ich halt am interessantesten finde, weil was auch am besten jetzt, glaube ich, heute dazu gepasst hat. Und klar, weil wir Berlin sind, gibt es natürlich nochmal die Variante mit Cannabis. Oh. Cold Brew Cannabis. Na gut, aber das ist ja dann kein Rauschmittel. Nein, aber trotzdem, die Idee halt auf Cannabis zu kommen, in seinen Cold Brew reinzumachen, können, glaube ich, nur ein paar durchgeknallte Berliner tun, ne? Mhm. Ach, jetzt weiß doch, wo am Krögel ist. Das hätte mir eigentlich was sagen müssen. Mhm. Das ist in der Nähe der alten Münze. Das ist wirklich im Zentrum und das ist auch ein altes, berühmtes Gebäude. Das ist nämlich das sogenannte Direktorenhaus. Also kann man sich auch schön ansehen dort. Genau, betreiben, also kaufen kann man es auch online. Ich sehe gerade, ich wusste gar nicht, was das überhaupt kostet. Ich habe das einfach mal aus meinem Bestand mitgenommen. Also, was schätzt du mal, was der Preis ist für, den Tonic gibt es gerade nicht, aber für die Variante normal Cold Brew Standard und die Cannabis-Variante, schätze mal, was kosten 6 Flaschen? 6 Flaschen? 250 Milliliter. 6 Flaschen. 1,5 Liter quasi ist das dann. 8, 9 Euro. Das ist viel zu billig, mein Freund. 16,50 Euro. Boah. Für beide Sorten. Mm. Das ist schon heftig, oder? Also 16,50 Euro. Ich muss mal ausrechnen. Das ist viel. Durch 6. Ja, 2,75 Euro. Die Flasche. Pro Flasche. Plus Pfand. Ja, und das ist, wie gesagt, 0, was ist das? 0,25. Ja, das ist wie. Also ein Viertel Liter. Ja. Ja. Okay, du kriegst 7 Euro Rabatt bei deinem ersten Einkauf, sehe ich gerade, wenn du hier den Rabatt. Trotzdem, dann bist du bei 9 Euro. Naja. Ist, finde ich, schon heftig. Heftig, ja, ja. Heftig ist, glaube ich, scheinbar die Zielgruppe, die Philosophen, die im 30. Semester studieren. Oder die. Noch kein Geld. Doch, weil die ja studieren ja zu ihrer Freizeit, weil sie Aussteiger sind. Mit 35 haben sie ihr Startup-Unternehmen verkauft, haben die Millionen kassiert und setzen sich jetzt zweimal die Woche mal nochmal ins in die Uni, um da. Ja, solche gibt's wohl, das stimmt. Aber sonst sind doch oft Philosophen auch zwar im 30. Semester, aber dann Taxifahrer. Ja, genau. Da hast du recht. Da musst du viel fahren. Ja. Ja, also ist aber wirklich lecker. Also das war eine Entdeckung. Also mein Fazit. Ja, erzähl mal, was würdest du nehmen? Also dieses würde ich auf jeden Fall nehmen. Also dieses Cold Brew hat mich richtig überzeugt. Wir haben es ja auch ausgetrunken. Ja. Ganz spontan. Ja. Und an Platz 2 denke ich immer noch das Green Monaco. Ja. Fürs Purtrinken ist das besser als das Herbal Tonic, wo die sehr, sehr ähnlich sind. Das Herbal Tonic ist angenehm zitronig. Das würde ich mehr zum Mixen nehmen. Ansonsten zum Purtrinken eher das Green Monaco. Das war, glaube ich, da die Überraschung. Und das Lemon Tonic würde ich auch zum Mixen nehmen. Die ersten zwei, weil halt Lemon Tonic ist. Einmal extra dry. Damit mussten wir auch das beginnen. Extra 3 war mir zu, also das kann man wahrscheinlich nur noch vermixen und dann muss man das aber mit was vermixen, was einen Geschmacksträger hat. Denn das war mir zu einfach, also zu einfach nur bitteres, es ist nicht so meins. Und beim zweiten war ein bisschen mehr Zucker dran, das war also etwas leichter trinkbar, aber hat mich an sich auch nicht pur überzeugt. Mhm. Und ob man das zum Mixen nehmen soll, ja, das weiß ich nicht. Kann man natürlich nicht, klar. Aber dann muss wirklich dann einfach nur, also wenn du dann Beef Eater dazu tust, dann null Geschmack. Wollte gerade sagen, dann fallen dir die Zähne direkt doch aus, oder? Nee, das kann es nicht sein. Also da muss noch irgendwas anderes. Aber ich finde zum Mixen gerade die letzten beiden von Aqua Monaco sind sehr gut geeignet. Und da die ja eben auch das letzte so zitronenbetont ist, das vorletzte so ein bisschen herbal, um einen Neologismus zu gebrauchen, kann man das unterschiedlich schön kombinieren. Mhm. Und den Cold Brew würde ich so trinken. Da würde ich jetzt gar keinen Alkohol reinkippen. Höchstens, naja, gut, könnte man sowas machen wie Irish Coffee. Oder so. Das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit. Das stimmt, ja. Da was Cremiges rein, so einen schönen Kaffee-Likör. Also, was mir dann einfallen würde, was sehr gut dazu passen würde, von Sierra Marinario, den Kaffee-Likör, den wir probiert haben. Kannst du dich mal erinnern, auf der Bergkonferenz? Genau, ja. Das wäre wirklich tatsächlich eine gute Kombination. Dieser Kaffee-Likör. Könnte da fast sogar zu überlegen. Also von meinen Rums habe ich ja diesen einen, den ich selten trinke, weil ich den, das ist halt Navy Strength. Ah, okay. Ja. Den kann man pur, finde ich, da ist man sofort besoffen. Vor allen Dingen, weil ja Rum so ein Getränk ist, das immer nach Meer schmeckt. Also ich nach dem. nicht nach dem Gewässer. Ja, genau. Da ist es mir einfach, da bin ich zu schnell besoffen. Aber der hat ja einen sehr cremigen Geschmack. Der würde vielleicht gut dazu passen. Müsste man überlegen. Wo man ja bei Rum eher an Tee denkt. Aber das wäre vielleicht hier eine Möglichkeit. Naja, oder eben. Cognac. Oh ja, Caraquillo. Caraquillo, das ist ein spanisches Getränk. Cognac im Kaffee. Arachidnie ist eigentlich das, das Schwänzchen, also der kleine Penis, mhm, das Schwänzchen. Und das wird ja in Spanien gerne getrunken, also Kaffee mit einem Schuss Cognac oder Brandy, die nehmen natürlich spanischen Brandy. Kaffee mit Cognac, das wäre dann eher sowas wie Puscafé in Frankreich, wobei der Puscafé eigentlich der Cognac nach dem Kaffee ist. Aber es soll doch Leute geben, die diesen Kaffee schütten. Das wäre hier vielleicht auch noch eine Möglichkeit, da sowas dran zu tun. Ich glaube auch. Ja? Ich glaube, das ist vielfältige Optionen ergeben sich da. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Das sollte man noch ein bisschen experimentieren. Auch. Da könnte man experimentieren. Obwohl ich natürlich wirklich finde, den Philosophy, der ist, wir haben ihn ja hier gleich weggetrunken, der ist pur super. Da muss man gar nicht groß zum Alkohol greifen. Während ich bei den letzten Aqua Monaco, also gerade bei dem Lemon Tonic, aber auch bei dem Herbal Tonic schon sehe, dass das sich gut anbietet für, ja, gut. Die sind ja gedesignt eigentlich als, als Mixer, als Filler, dass du halt quasi da die passenden Getränke daraus bauen kannst. Aber darum war mir es auch heute so wichtig, da den Bogen nochmal zu schlagen zu der Gin-Folge, dass wir heute auch mal die Tonics mal pur probieren wollten. Ja. Weil ich glaube, ist unterschätzt, dieser prägende Tonic-Geschmack ist wichtig, auch in welchem Verhältnis und in welcher Abstimmung, in welchem Gin. Sonst haben wir ja gemerkt, es geht da Möglichkeiten, die würden einfach nicht passen, weil die Tonics dann einfach zu filigran sind oder zu ausgeprägt in die eine oder andere Richtung. Naja, das stimmt. Das sollte man schon abstimmen. Und ich meine, beim Gin hat man eine große Bandbreite und hier haben wir jetzt auch beim Tonic eine große Bandbreite. Mhm. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und dann, wie gesagt, Portwein, also ist auch eine gute Ergänzung zu Tonic. Und das, aber hier eben auch unterschiedlich. Wie gesagt, der Portwein würde nicht zu allem passen. Also natürlich schon gar nicht zu dem Cold Brew, das ist klar. Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen. Dann haben wir doch einige neue Erkenntnisse gewonnen. Und wie gesagt, ich sage ja voraus, Tonic ist in diesem Sommer angesagt. Schon allein wegen der besonderen Wirkung auf diverse Krankheiten. Genau. Auch bei Erkältungskrankheiten im Übrigen ist es gut. Ist auch fiebersenkend und so. Also nicht vergessen, Tonic einen Vorrat anzulegen. Und wie gesagt, hier diese verschiedenen Kombinationen sollte man dann entsprechend ausprobieren. Und ich merke jetzt schon, obwohl das eigentlich mit dem Kaffee immer etwas dauert, aber ist natürlich auch Zucker drin, der Cold Brew ist schon sehr anregend. Ja, ich merke es auch. Mir ging es auch schon so, wo ich dachte so, oh, ich wollte vorhin noch, als ich gekommen bin, dachte ich, trinke ich noch einen Espresso, einen kleinen. Ja, ja, du wirkst etwas müde, aber ich glaube, das ist weg nach und, dem Genuss dieses Getränks. Und dachte ich mir, nee, wir haben noch den Cold Brew. Mal gucken, also ich wusste jetzt nicht, dass er mit dazukommt. Wir haben ja hier eine größere Auswahl gemacht. Mhm. Aber ich dachte, naja, vielleicht, wenn der auch nicht dazu passt, weil wir sagen, der passt thematisch nicht so, dann würde ich ihn gerne auf jeden Fall probieren. Naja, aber der Effekt ist ja, dass zuerst der Zucker wirkt und das Koffein erst Zeit verzögert. Genau, ja. Genau. Ja, ja, sehr schön. Das sind ja wirklich interessante Erfahrungen, die wir hier jetzt gemacht haben. Und ja, was kommt demnächst? Wir haben schon gesagt, wir haben noch zwei weitere Sätze an Getränken auf Tonic-Basis. Da gibt es also auf jeden Fall eine Fortsetzung. Das könnt ihr natürlich sagen, warum machen wir das nicht heute? Aber das ist dann einfach zu viel. Einfach zu viel Zucker und alles. Und das würde man nicht gut ertragen. Ich meine, wir opfern uns hier irgendwo schon für die Hörer. Und ich denke, das sollte man dann eben auf mehrere Folgen aufspalten. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Dinge vor. Also Malzbier war schon im Gespräch. Wir haben wieder zwei Genusspakete Wein eingekauft. Also müssen wir eigentlich auch noch im Sommer, das sind ja Sommerweine, also müssen wir eigentlich noch im Sommer ran. Ja, klar. Denn das im Winter Sommerweine ist nicht gut. Das oder wir warten ein Jahr. Aber bei Weißwein kann sein. Ja, muss nicht. Ja. Also müssen wir mal gucken. Das steht auch noch auf dem Programm. Und ja, dann natürlich auch wieder mal was zum Beißen. Ja. Und wir haben diese schönen Nosing-Gläser jetzt. Also wir müssen auch mal was nosen. Was nosen, ja. Zum Beißen. Ich bin ja gerade dabei, der napolitanischen traditionellen Pizzakunst nachzugehen. Ja. Und da gibt es auch sehr gute Fortschritte. Da haben wir ja schon einiges auf Twitter und Instagram sehen können. Ja. Ja, wenn ihr weitere Fragen, Anmerkungen, Ideen habt, natürlich gerne über alle Kanäle. Ja. Sind wir zu erreichen. Genau, Feedback, Kommentare, gerne. Wir freuen uns darüber. Ja, genau. Und ansonsten würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Und vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.